Eine Veranstaltung zur Übergabe des Geschützes Frauenbund, das aus Anlass des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas gebaut wurde, gab es am 8. November auf dem Erziehungsplatz des Museums über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg. Daran beteiligten sich Choi Ryong-hae, stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, die Funktionäre des Ministeriums für Volksstreitkräfte, des Frauenbundes und der betreffenden Bereiche, die Angehörigen der koreanischen Volksarmee und die Mitglieder des Frauenbundes.